vergessen Sie der, die, das. Es gibt vergessen Sie der, die, das. Es gibt nur den. Kommt auf den Pommes noch was drauf? Kommt auf den Pommes noch was drauf? Listen and repeat. Für Fortgeschrittene. Bye.